صحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter bi izni ta'ala mit der Erklärung von Riyad al-Salihin und wir sind im Kapitel 31 Babu al-Islahi bayna al-Nas, Frieden stiften unter den Menschen. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى والصلح خير وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الإصلاح بين الناس هو أن يكون بين شخصين أو أكثر عداوة أو بغضاء فيوفق أحد الناس بين الفريقين ولا شك أن الصلح بين الأقرب إلى الأقرب أسرع يعني الأصل أن الصلح بين الأب والابن أو بين ابن العم وابن العم أسرع وأقرب لأنه في قرابة بينهم هذا الأصل أما الواقع قد يختلف كثيرا والصلح بين الناس من الأعمال الصالحة لقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم النجوى الكلام الخفي بين الرجل وبين صاحبه عندما الإنسان يتكلم كلام خفي أو كلام بإشارة أو كلام بشيء بحيث هو والآخر فقط يفهمان والآخرون لا يفهمون ما يقال فالكلام الخفي يسمى النجوى فأكثر المناجات بين الناس لا خير فيها إلا إذا كانت هذه المناجاة أمر بصدقة لما نتكلم بصدقة تصدق أعطي كذا أو معروف والمعروف هو ما أمر به الشرع يعني الخير أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يعني أن يكون الإصلاح بين الناس لله سبحانه وتعالى وهذا له أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى والصلح خير وإن كانت الآية أصلا في المرأة وزوجها قال تعالى وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير بين المرأة وزوجها ولكن في جميع الأمور لأن هذه الجملة عامة ففي جميع الأمور الصلح يكون خيرا طبعا أي صلح يا أخوة الصلح الذي يكون مبني على قواعد الدين وليس أي صلح ليس كما يفهم البعض أنه خلاص أي صلح خير وعادة الصلح خير إذا كان في بين المرأة وزوجها مشكلة أو كان في بين إنسان وآخر مشكلة وأصلح الإنسان بينهما فهذا خير ولكن هذا إذا التزم الطرفان بالذي عليهما وبالذي لهما أما إذا ما التزم طرف من الأطراف فحتى لو أصلحت فإن هذا الصلح لن يستمر فلذلك قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يعني أصلحوا العلاقات بينكم بحيث تكون علاقات أهل الإيمان وعلاقات طيبة وقال تعالى إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم هذه الآية أتت بعد قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. أي لو صار بين طائفتين من المؤمنين حتى ولو قتال، سماهم الله بالمؤمنين في الآية فتصلحوا بينهما، كيف يكون الإصلاح؟ أن يقول أن يقال للمخطئ أخطأت، ويقال للمصيب أصبت، والظالم يرجع حقوق المظلوم. أما إذا أبى فهنا قال تعالى ماذا؟ فقاتلوا التي تبغي، ما تكونوا مع الباغي مع الظالم كما في زماننا اليوم نسأل الله العافية، إنما تكون مع المظلوم وتنصر المظلوم. فإذا الظالم والمظلوم أبيا في هذا الأمر الاثنان يعاقب حتى يرجع إلى أمر الله. لذلك قال إنما المؤمنون الأخوة، وإنما كافة وكفوة تفيد الحصر، أي فقط أهل الإيمان هم الأخوة، والأخوة الإيمانية أقوى من أخوة الدم وأخوة النسب، أقوى منها لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي إذا كان في شيء بين المسلمين حاولوا أنكم تصلحوا. فالإصلاح مبدأه الإخلاص والتقوى، إذا في إخلاص وفي تقوى لن يكون بين المسلمين مشاكل، أما إذا ما في إخلاص وما في تقوى فآنذاك ستبدأ المشاكل. ليش؟ لأن كل إنسان سيعمل لمصلحته الخاصة، هو يعمل لنفسه ليس لله، وهو عندما يظلم ما عنده تقوى فيظلم أكثر وسيقع في الظلم أكثر. لكن يا أخوة أساس الإصلاح بين الناس الإخلاص لله والتقوى، فإذا غاب أمر منهما غاب الإصلاح، ولو كان أمام الناس أن الأمر فيه صلاح، ولكن سرعان ما تنقضي الأمور. أعطي مثال على ذلك، إنسان أخذ مال الآخر صار بينهم مشكلة، فذهبنا إلى صاحب الحق قلنا يا أخي معلش سامحه كذا، قال هذا حقي، طب أنا أسامحه بنصف المال. فذهبنا إلى الذي أخذ المال، يا أخي أرجع له حقه، ما أريد. يا أخي الرجل سامحك بنصف المال، ما أريد. فهنا ما تقول الصلح خير أنه والله نقول للآخر يا أخي تنازل عن كل مالك، هالظلم له. إذا أنت نصرت الظالم على المظلوم هكذا، إنما الأصل في هذا الأمر أن يقال للمخطئ أخطأت واتق الله وارجع حق الرجل، فإن لم يفعل فهناك قاضي. وليس كما يظن البعض أن الصلح دائما ما يحتاج قاضي، بل يحتاج قاضي، لأن القاضي يصلح بين الناس. لذلك لما كان يكون هناك مشاكل بين المسلمين كانوا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر هذا وكان يأمر هذا وكان يصلح بينهم في جميع الأمور. فالإصلاح بالناس أمر مهم، ولكن على أسس واضحة، على أسس واضحة. بارك Frieden stiften unter den Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts Gutes ist in vielen ihrer geheimen Besprechungen. Es sei denn, jemand ruft zu Mildtätigkeit auf oder zu Güte oder zu Versöhnung unter den Menschen. Allah sagt auch, denn die Versöhnung ist vorzuziehen. Und Allah sagt auch, im sinngemäßen Besitz natürlich, so fürchtet Allah und verfahrt friedlich miteinander. Und auch, die Gläubigen sind doch Brüder. Darum, oder besser gesagt, nur die Gläubigen sind Brüder. Darum stiftet Frieden zwischen euren zerschrittenen Brüdern. Barakallahu fikum, das geht hier um dieses Thema. Versöhnung und Friedenstiftung unter den Menschen. Dies ist eine sehr schöne Handlung in unserer Region, dass man zwischen den Leuten versöhnt und dass man schlichtet. Man könnte sagen, auch ohne, als Übersetzung für Al-Islah, wie will man sagen, Schlichtung. Schlichtung unter den Leuten. Weil wenn man schlichtet für Frieden, für Gutes, dann bekommt man Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und eigentlich, man schlichtet, wenn zwei Leute ein Problem untereinander haben. Und wenn sie ein Problem haben, dann versuchen andere zu schlichten, indem sie diese zwei Personen oder zwei Gruppen mehr zueinander zu bringen, dass sie sich treffen. Und dass sie so treffen in der Mitte oder dass sie sozusagen diese Probleme vergessen. Und eigentlich, wenn das zwischen Vater und Sohn ist oder zwischen Familienmitgliedern ist, sollte diese Versöhnung leichter sein. Eigentlich, in unserer Religion. Hier hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, La khaira fi kathirin min najwa. Al-Najwa bedeutet hier geheime Besprechungen. Wenn zwei Leute da sind und die flüstern zueinander und die haben geheime Besprechung und die anderen wissen das nicht, das nennt man Najwa. Normalerweise, das meiste von dieser Najwa ist schlecht, weil man über die anderen redet oder weil man meint, die anderen sollen nicht wissen, was wir sagen. Und es kann sein, dass man über andere redet, außer, was geheime Besprechung ist, außer dass man zum Guten aufruft oder dass man hier in dieser Ayah Allah subhanahu wa ta'ala hat As-Sadaqa genannt, das wird Al-Muzin. Al-Ma'ruf ist, was gut ist, das Güte. Und Islah bein an-Nas, Schlichtung unter oder Versöhnung unter den Menschen. Das wird, wenn zwei Leute zusammen sprechen und die wollen geheim sprechen, damit sie sich in zwei Leuten versöhnen, dann ist das gut, das ist nicht schlecht. Und Versöhnen unter den Menschen ist sehr wichtig, weil die Menschen immer Probleme untereinander haben. Aber bitte, Versöhnung und Schlichtung haben auch Grundlagen. Nicht, dass man aber denkt, egal wie sollen wir versöhnt werden oder können wir schlichten. Nein, das stimmt nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran was anderes sagt. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was-sulhu khayr. Das Versöhnung oder Schlichtung ist besser. Diese Aya kommt in Surah An-Nisa, die Aya 128. Das geht darum, wenn die Frau Probleme mit ihrem Mann hat, was passiert? Dann holt man eine Person von ihrer Seite und eine Person von seiner Seite und die versuchen unter diesen beiden zu schlichten. Und immer wenn sie schlichten oder wenn sie versöhnen, dann ist es besser. Aber ist es in allen Bereichen immer besser? Das sollte eigentlich so sein, aber das ist nicht immer so. Weil wenn eine Person Unrecht tut und man gibt ihm noch Recht, dann wird diese Person schlimmer. Der wird nicht besser, diese Person. Das heißt, eine Person tut Unrecht. Und wir sagen, na kommt, wir versöhnen uns. Und die Person, die ungerecht behandelt wird, der sagt, okay, ich verzeihe und vergebe, das führt nicht dazu, dass derjenige, der Wulm begeht, Unrecht tut, dass er kein Wulm mehr tut. Sondern der wird immer schlimmer. Weil er sagt, sowieso, wenn ich auch schlecht mache, dann werden die Leute mir oder der andere Person sagen, okay, Verzeihung, Vergebung. So bitte muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Allgemein, Basis ist Versöhnen, Schlichten, gut. Aber nicht in allen Bereichen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Erstmal fürchtet Allah und versucht zu versöhnen unter euren Brüdern. Es wird auch unter euren Schwestern. Aber hier wird gesprochen vom Bruder, das gilt für Bruder und für Schwester. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nur die Gläubigen, nur die Mu'minun sind die Brüder. Innamal Mu'minun. Das bedeutet, die Brüderschaft im Islam ist wichtiger als Brüderschaft in der Familie. Weil dein Bruder eigentlich ist derjenige, der dein Glauben vertritt und hat. Und diese Eier kommt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat, wenn zwei Gruppen von Mu'minin, der hat sie Mu'minin genannt, Gläubige, wenn sie gegeneinander kämpfen oder Probleme haben, dann versucht zu versöhnen. Wenn eine Gruppe das nicht akzeptiert, dann sollte man gegen diese Gruppe was vornehmen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nur die Gläubigen sind Brüder. Das heißt, wenn auch Problem unter Muslimen passiert, dann bleiben sie Brüder. Aber diejenigen, die Unrecht getan haben, müssen bestraft werden für ihr Unrecht. Und diejenigen, die Unrecht behandelt worden sind, müssen ihre Rechte zurückbekommen. Das ist die Basis der Versöhnung oder der Schlichtung. Außer, dass derjenige, der ungerecht behandelt wird, verzeiht und vergibt für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist anders. Aber das ist nicht immer, wie man denkt. Man sagt immer Verzeihung, Vergebung. Nein, in bestimmten Fällen keine Verzeihung, keine Vergebung. In bestimmten Fällen, diese Person muss bestraft werden. Damit diese Person, die Unrecht tut, nicht weiter Unrecht tut. Deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, es gibt Basis für Versöhnung und die sind zwei Themen. Das erste ist Al-Ikhlas, dass man die Absicht vor Allah reinhält. Und das zweite ist Al-Taqwa, dass man Allah fürchtet. Warum diese beiden Themen? Wenn man Ikhlas hat, dann wird man keine Probleme machen. Und wenn man Taqwa hat, dann wird man kein Unrecht tun. Weil man für Allah subhanahu wa ta'ala wirkt, wenn man Allah fürchtet. Wann tut man Sünde? Wann tut man Unrecht? Wenn man Allah nicht fürchtet. Und wann ist man nicht für eine Schlichtung bereit? Wenn man für seine eigenen Interessen wirkt. Aber aufpassen, Barakallahu fikum, das ist sehr wichtig, weil wir das heute merken. Weil viele Leute denken, dass du immer aufgeben musst und immer verzeihen wirst. Das stimmt nicht, aber. Wenn das der Fall wäre, warum haben wir Strafen? Warum haben wir in unserer Religion solche Maßnahmen, dass man die Gesellschaft schützt vor bestimmten Leuten, die kriminell sind. Deshalb, in manchen Fällen ist das nicht so. Okay, man kann verzeihen und vergeben, das ist gut und schön, aber bei manchen Leuten keine Verzeihung, keine Vergebung. Der Richter muss entscheiden. Weil manche Leute, ich sage nicht alle, manche Leute, wenn diese Leute Unrecht tun und schlecht tun, und schlecht sind, wenn man ihnen verzeiht, dann werden sie schlimmer und schlechter und die werden weiter Unrecht tun. Deshalb diese Leute müssen bestraft werden als Schutz für die ganze Gesellschaft. Und das haben wir in unserer Religion. Aber wenn eine Person nicht immer Probleme macht, wenn eine Person gut ist, die macht einen Fehler, dann kann man okay verzeihen. Ich habe ein Beispiel gegeben, damit man das versteht, wie man schlichtet. Und zwar, angenommen, eine Person hat von dem anderen 1000 Euro genommen. Und er soll ihm das zurückgeben. Die gibt ihm nicht. Dann kommt derjenige, der Recht hat. Der sagt, ja, dieser Mann hat von mir 1000 Euro genommen. Ich möchte das zurück. Da versuchen wir zu schlichten. Wir holen ihn. Sagen ihm, ach, der Mann hat von dir 1000 genommen. Gib ihm zurück. Der sagt, ja, ich will nicht geben. Okay. Der hat 1000 Euro, aber ich gebe nicht. Sag ihm, du musst geben. Der sagt, ich habe nicht 1000 Euro. Wir reden mit dem anderen, wir sagen ihm, ach, der Mann hat die 1000 Euro nicht. Kannst du das zum Beispiel erraten, das nehmen? Angenommen, der sagt ja. Wir gehen zu dem anderen, sagen, okay. Die Person sagt, erraten, gib ihm pro Monat 50 Euro. Sage, nein, ich kann nicht. Wir sagen dem anderen, Achi Barakallahu fi, für Allah, mach ihm sozusagen, unterlass ihm etwas von diesem Geld. Sag, okay, ich will angenommen die Hälfte nehmen und die Hälfte, die andere Hälfte für Allah lasse ich. Nur, weil ihr das gewollt habt und für Allah. Dann gehen wir zu dem anderen, sagt, nein, ich zahle auch kein 500 Euro. Ist mir egal, macht was ihr wollt, ich will ihm nicht zahlen. Sagt man, ja, Schlichtung. Das ist, wo ist die Schlichtung hier? Sagt man dem anderen, am besten, Achi, nimm von ihm gar nicht. und verzeih ihm. Das ist falsch. Weil wenn man das so macht, dann wird diese Person immer das Geld von den anderen wegnehmen und er wird ihnen das nicht mehr geben. Deshalb Schlichtung bedeutet, okay, dass man ein bisschen von seinem Recht weggibt. Aber das heißt nicht das ganze Recht. Ja? Ein Mann zum Beispiel trinkt jeden Tag Alkohol und der schlägt seine Frau jeden Tag. Wir sagen hier einmal, okay, Geduld. Zweimal versucht Dauer zu machen. Dreimal und so. Aber jedes Mal macht ihr blaues Auge. Was sollen wir hier sagen? Immer Geduld? Das ist ungerechter. Das ist Unrecht. Also aufpassen, Barakallahu fikum. Auch das hat Adab und das hat natürlich auch Regeln. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. مر معنى هذا الحديث ولكن عموما بارك الله فيكم المسلم عليه في كل يوم حق أن يأتي بصدقة على كل عظم أو مفصل منه. فعندك 360 عضوة أو مفصلة فعليك أن تأتي كل يوم ب 360 صدقة حقا. و هذه الصدقة لا تختص فقط بالمال وإنما هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة أي تصلح بينهما بالعدل فهي صدقة لك. ولكن في الشرع مو تعدل بينهما بالباطل في دين الله في شرع الله في دين الله تعدل بينهما هذه صدقة بالعدل. تعين الرجل على الدابة يعني إنسان يريد يمتط الدابة. تعلم بارك الله فيكم الحصان ترى كبير يعني ما يستطيع الإنسان مباشرة هكذا النط. فأحيانا يحتاج أحد يعينه. فإذا أعنته صدقة أو إذا كان على حصانه على مركوبه ويحتاج أن تحمل معه أو تعطيه شيئا صدقة. وكذلك الكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة صدقة وكل خطوة تمشيها للمسجد صدقة وحتى لو كانت بسيارة أو بغير ذلك فتكتب لك صدقة وتميط الأذى عن الطريق يعني شيء يؤذي الناس في طريقهم تنزعهم من طريق الناس فهو صدقة لك. فإذا الإنسان ما استطاع أن يصلح بين الناس فيحيل إلى غيره. يعني مثلا أنت حاولت تصلح بين اثنين وما استطعت فقل لهم والله أنا ما أستطيع يمكن فأنا أتكلم لكم مع واحد آخر ويكون هذا له يعني له احترام من قبل الطرفين فقد يستطيع أن يصلح. ولكن أقول لكم مسبقا في زماننا هذا أو في هذه البلاد ما في لأحد احترام نسأل الله العافية والسلام. وهذه مسألة أنت تمون على رقبتي وما تمون على رقبتي وأنت اللي تأمر فيه وأنت اللي تعمله. أنا دخلت 20 مرة في هذه الأمور وأنا أعلم ونكتب وشهود وكذا وهذه الأمور كلها آخر شيء لم خاصة يا أخوة خاصة لو كانت في مسائل المال نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. حديث 248 bei euch, bei mir ist das Hadith, wir haben natürlich jetzt 53, das heißt, wir haben so ungefähr 5 Hadithe immer als Unterschied. War der Prophet Muhammad sallallahu, dieses Hadith haben wir Nummer 122 schon gehabt. Hadith ist Nummer 22, als wir über das Sadaqa gesprochen haben, was man von Almosen geben kann und dass die Almosen nicht nur mit dem Geld verbunden sind. Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jedes Glied des menschlichen Körpers muss Sadaqa geben, an jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht. Wenn du Gerechtigkeit zwischen zwei Parteien stiftest, so zählt dies als Sadaqa. Jemandem zu helfen, sein Reittier zu besteigen, ist Sadaqa. Oder ihm beim Beladen seines Tiers zu helfen, ist Sadaqa. Ein freundliches Wort, gutes Wort, ist Sadaqa. Jeder Schritt, der zum Gebet führt, ist Sadaqa. Etwas vom Weg zu beseitigen, was ein Hindernis bildet, ist Sadaqa. Das heißt, Barakallahu fikum, der Mensch hat 360 Knochen, kleine Knochen oder könnte man sagen auch Gelenke. Diese, du bist verpflichtet für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du jeden Tag, du bist verpflichtet für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du jeden Tag für diese 360 Knochen oder Teile, Glieder, dass du jeden Tag für jedes ein Sadaqa gibst, ein Almosen machst. Und Almosen heißt nicht Geld geben, sondern das hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern hier, wie ihr merkt, erstmal, dass man zwischen zwei Leuten versöhnt und stiftet mit Gerechtigkeit, dann ist das Sadaqa. Zweitens, dass jemand, wenn jemand zum Beispiel sein Tier, Reittier besteigen will, du hilfst ihm, dann bekommst du Sadaqa. Wenn jemand auf dem Reittier ist und er braucht etwas zu tragen, dann kannst du ihm das geben, nachreichen, das ist Sadaqa. Und wenn du einen Schritt in die Moschee machst, das gute Wort ist Sadaqa. Wenn du ein gutes Wort legst, ist Sadaqa. Wenn du was Gutes sagst, ist Sadaqa. Wenn du Subhanallah sagst, ist Sadaqa. La ilaha illallah, Sadaqa. Dann, wenn du auch jeden Schritt in die Moschee machst, dann bekommst du dafür ja Sadaqa, auch wenn das mit Auto ist oder mit was anderes. Das wird für dich angerechnet. Und wenn man etwas, was schädlich ist, von dem Weg der Leute wegnimmt, dann ist das auch Sadaqa. Das war Barakallahu fikum, wenn wir drüber sprechen. Das heißt, das ist sehr wichtig, dass man zwischen den Leuten Frieden stiftet und dass man versucht, sozusagen, dass die Leute miteinander in guter Fassung sind und zusammenkommen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ich habe gemerkt, dass einige Brüder hier Fragen haben. Dann ist خير ان شاء الله. تفضل. لو واحد طلب على ارضه وقال ان تبع مملكه ملكته يعني حقه. وانت عندك اوراق بس يعني في عندنا الحكام ياكلوا صاحب الحق وغير صاحب الحق وانت لم تستطيع ان تشارع ما تعمل تصبر. السؤال: لو لك حق في أرض وأخذ منك أحد الناس ظلما وعدوانا وشارعته ولم تستطيع أن تأخذها، فما ما ما ما ماذا أستطيع أن أفعل؟ يا أخي بارك الله فيك، تصبر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من بعدي أمراء كذابون يكذبون ويغشون ويظلمون، سيكون هذا من بعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى، هذا في كتاب الله. إذا هناك ظلم في هذه المسألة، فما الواجب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر، وإن أكل مالك وضرب ظهرك تصبر، تعطي الذي عليك وتصبر على الذي لك. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة وكان عقيم قد أخذ دار النبي صلى الله عليه وسلم وأموال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ألا تنزل بدارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل شيء؟ أخذوا. لذلك يا أخي بارك الله فيك، الأصل في مثل هذه الأمور الصبر، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا، ولا يجوز له أن ينصب نفسه حاكما، ولا يجوز له أن يطبق الأحكام لأنه يشعر نفسه بأنه ظلم أو حتى لو ظلم، وإنما في هذا عليه الصبر. وأنا أعلم أنه مسألة صعبة صعبة، ولكن يا أخوة الصحابة رضوان الله عليهم أخذت أمواله وقتلوا وهجروا وطردوا من ديارهم، وعلى الرغم من هذا ما رأينا منهم إلا عدلا مع الآخرين، وما رأينا منهم إلا صبرا. والأمة أمة الإسلام لن تخرج من هذا الذي هي فيه إلا أن ترجع إلى دين ربها وأن تصبر على الابتلاء. هذا ابتلاء، اصبر. نحن عندنا إيمان بأنه يوم القيامة خلاص ستأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، لعل أحدكم يكون بحجته ألحن من الآخر فأحكم له. فمن اقتطع من مال أخيه شيئا إنما أقتطع له قطعة من النار. يعني النبي بشر وما يعرف ماذا في قلوب الناس، لأنه ما يعلم اللي في القلوب إلا الله. فيأتي واحد ويتكلم والآخر يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم لواحد وهذا يكون كذاب ويأكل مال الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع له قطعة من النار. فالذي عنده إيمان بالقيامة وإيمان باليوم الآخر وإيمان بأنه الله ما يضيع عنده حق والإيمان بعدل الله يصبر ولا يتعامل مع الأمور تعاملاً أنه والله ينصب نفسه قاضي أو حاكم. قل ما في بهذا الزمان يحكم بشرع الله وإلى غير ذلك، موجود نعم صحيح، ولكن يا أخي على الرغم من ذلك تصبر، لأنه إذا ظلمت فلا تظلم. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب كلام جميل، يقول من زنى بأختك فلا تزني بأخته، ومن سرقت ما تسرقه، وإذا قتل أحد الناس أباك فلا تذهب وتقتله أو تقتل أباك، إنما يرفع أمره إلى القاضي. فإذا ما في قاضي أصبر، ولكن انظروا أنتم إلى الأمر، إذا كل واحد أصبح يطبق الأمور كما يحب هو، طيب قد تكون أنت مخطئ وقد يكون محقق، ولكن أنت تعتبره حقاً. ما في متخاصمان واحد يقول والله الثاني حق معه، كل واحد يقول أنا الحق معي. فتصور أنت كل متخاصم، أن كل متخاصمين كل واحد يقتل الآخر ويطبق القوانين الآخر، إذا سنعيش في غابة. فلا بد من الصبر والدعاء، والله سبحانه وتعالى ما يضيع الله سبحانه وتعالى كما يقال دائما يمهل ولا يهمل. الله سبحانه وتعالى يا أخوة يعطي الظالم ثم يأخذه، فإذا أخذه لم يفلت، وهذه عقيدتنا. فالذي اعتقد هذه العقيدة يصبر لله سبحانه وتعالى. Ich frage jetzt, der Bruder sagt, in manchen Ländern, es gibt Leute, die dein Land nehmen, wegnehmen. Der hat zum Beispiel ein Landstück, Gartenstück, und die nehmen das weg. Und der geht zum Richter, der sagt, ja, der hat mein Land weggenommen, aber der andere ist reich, der gibt dem Richter. Und der Richter nimmt Geld, das wird Bestechung, Und er sagt, ja, das ist sein Land. Obwohl das mein Land ist. Was kann ich hier tun? Kann ich etwas vornehmen, dass ich mein Land zurücknehme? Und ich verstehe unter dieser Frage natürlich, dass es kann ich entweder auch bestechen oder mit Gewalt, mit Muskel mein Land zurückbekommen. Du musst Geduld zeigen. Du musst Geduld zeigen. Weil der Prophet das gesagt hat. Sallallahu alaihi wasallam, er sagte, nach mir werden Führer kommen oder werden Fürsten kommen, die lügen und betrügen und Unrecht tun. Er hat das gesagt. Und man hat ihm gesagt, ja, wenn diese schlechten Führer kommen, was sollen wir tun? Der Prophet sagte, du musst Geduld zeigen, wenn er auch dich peitscht, wenn er auch dich peitscht und dein Vermögen wegnimmt. Da sagt man, kämpfen wir nicht gegen ihn. Der Prophet sagte, nein. Solange er das Gebet unter euch verrichten lässt oder verrichtet, dann dürft ihr das nicht. Da haben sie gesagt, was sollen wir tun? Er hat gesagt, du gibst ihm seine Rechte und du zeigst Geduld bei deinen Rechten. Du hast ein Recht. Dieser Richter, der nimmt dein Land weg. Aber du musst Geduld zeigen. Beste Beispiel dafür ist die Sahaba und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er zurück nach Mekka kam, sein Haus wurde von Aqil weggenommen. Alles, sein Vermögen. Dann hat man gesagt, ja, der Prophet, du hast hier. Der hat gesagt, Aqil hat uns nicht überlassen. Der hat alles weggenommen. Und der Prophet hat das nicht weggenommen. Erstens. Zweitens. Die Sahaba, man hat ihre Häuser weggenommen, man hat ihre Gärtenstücke und Landstücke weggenommen und alles weggenommen. Die haben nichts getan, die haben Geduld gezeigt. Weil ihre Herzen nicht mit Dunya verbunden sind, sondern die sind verbunden mit dem Paradies. Und deshalb wir glauben, Alhamdulillah Rabbil Alamin, fest, ohne Zweifel, mit Gewissheit, dass wir einen letzten Tag haben und wir werden unsere Rechte bekommen. Wenn du diesen Glauben im Herzen hast, dass Allah gerecht ist, dann wirst du niemals Unrecht tun. Und deshalb sagt Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, aufpassen, was er sagt. Er sagt, wenn jemand deine Schwester vergewaltigt, du darfst nicht seine Frau oder seine Schwester vergewaltigen. Und wenn jemand deinen Vater getötet hat, du darfst nicht ihn oder seinen Vater töten. Sondern wir wiegen immer mit der Waage der Religion, mit der Waage von Koran und Sunna wiegen wir. Was sagt Koran und Sunna, wenn jemand Unrecht mit dir getan hat und du bist kein Richter und du bist kein Führer? Du zeigst Geduld. Und du musst wissen, wenn du Geduld zeigst, dann wird Allah dir das geben. Weil wenn die Sache nicht so ist, dann werden wir ein Waldgesetz haben. Jeder wird alles tun, was er will. Und wenn du selber Unrecht tust, angenommen wirklich, das gehört dir nicht. Du weißt das nicht. Dein Vater oder Großvater hat das verkauft und der andere hat Recht. Was willst du tun? Dann hast du Unrecht selber getan. Da muss man Geduld zeigen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Schönste ist dabei, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin ein Mensch und ihr kommt zu mir, damit ich Wissen in euch richte. Ich bin aber ein Mensch. Es kann sein, dass einer besser argumentieren kann als der andere. Wenn ich jemandem das Recht von seinem Bruder gebe und er hat kein Recht dazu, dann gebe ich ihm ein Stück von der Hölle. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Willst du alles in Dunya haben und am Ende in die Hölle kommen? Jeder Muslim wird sagen, nein. Okay, wenn von dir alles weggenommen wird und du wirst am letzten Tag ins Paradies kommen, du wirst sagen, ja, okay, nimm alles weg, aber ich komme ins Paradies. Dann hier zeig Geduld, weil das nicht geht. Wenn hier zwei Leute ein Problem haben, dann kämpfen sie gegeneinander. Oder jeder will sein Recht mit Gewalt oder mit Bestechung und sowas. Dann haben wir keine Gesellschaft mehr. Und schaut mal unsere Lage in unserem Leben. Warum hier läuft? Warum läuft hier? Bei uns, wenn zwei Leute ein Autounfall haben, dann schlagen sie sich. Aber hier Die meisten, es gibt auch manchmal, aber die meisten, subhanallah, die meisten, der kommt sofort, der sagt hier, der sagt dir sofort, ja, ist alles okay, alles klar, sind Sie verletzt, soll ich für Sie den Krankenwagen anrufen? Und wenn er, und die meisten eigentlich, da muss man gestehen, die meisten, wenn sie Unrecht tun, dann sagt er dir, okay, ich habe Fehler gemacht, wir können das klären. Aber wie soll unser Leben ist anders? Du machst Unfall, bevor du rauskommst, dann kommt er und der fängt an, dog, dog, dog, der schlägt dich. Wallah, ich habe das einmal erlebt. Subhanallah. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Tabarakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Es gibt auch, es wird immer geben, dass wir Richter haben, die Allah nicht fürchten. Es gab früher und es gab heute. كان في هناك قاضي وأنهي بهذا كان هناك في قاضي كان في رجل يا أخوة معه فلوس وكان غني وكان جبار كان الناس تخاف وكان هذا عنده جدار بينه وبين رجل آخر والرجل الآخر كان فقير مسكين هذا الرجل كان عنده ديك الغني وأما الآخر فكان عنده دجاج فبعض الدجاجة فوق الحائط على الجدار فقال الغني البيضة لديكي والفقير قال له ديك يبيض فذهبوا إلى القاضي فالقاضي لما نظر إلى هذا الغني الجبار قال نعم البيضة له للديك فطبعا هذا الفقير قالوا له في قاضي أكبر من هذا ولكنه حكيم وما يخاف الله لومة لائم فاذهب إليه فذهب إليه قال له أنا قصتي كذا قال له خلاص فأتى بهم فأتى الغني أراد أنه يعني يعطيه رشوة ما قبل رشوة ما قبل فقال له قول قال له نحن عندنا حائط بيننا جدار وبعض الديك فوق الجدار وهذه البيضة لديكي فذاك هذه بيضة الديك فقال لهم القاضي قال لهم اعذروني اليوم ما أستطيع أن أحكم بينكم قال ليش قال لأنه الآن نزل علي دم الحيض فالغني قال له تهزأ بنا رجل يحيض قال له تهزأ بنا ديك يبيض فستجد دائما من يغير الحق ومن يكذب ولكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد بارك الله فيكم سكبت أنا جيشيشتة دي من دست أخ أين زن متوا سكاب سباي لويتوي نخبان أين دي war reich und der war der hat Macht gehabt und die Leute haben Angst vor ihm gehabt weil er Unrecht getan hat weil er immer laut gesprochen hat und er hat die Leute geschlagen und es ihm egal und der andere Person war ein guter Mann, ehrlicher, und er war lieb. Der hat keine Probleme gewollt und keine Probleme gemacht. Der Reiche hat ein Hahn, Dick Hahn, ne? Und der Arme hätte Hühner. Auf jeden Fall, einmal haben sie ein Ei auf dieser Wand, was zwischen ihnen trennt, gefunden. Der Reiche sagt, das ist von meinem Hahn. Der Arme sagt, ein Hahn kann keine Eier legen. Das ist von meinen Hühnern. Der Arme sagt, nein. Auf jeden Fall, die sind zu einem Richter gegangen. Aber dieser Richter war korrupt. Der hat Bestechung genommen und alles. Der hat ihm gesagt, natürlich, dieses Ei gehört dir. Der hat das dem Reichen gegeben. Der Arme hat die Leute gefragt, die haben ihm gesagt, es gibt einen besseren Richter als der und der ist sozusagen sein Chef. Du gehst zu ihm und der fürchtet Allah, der wird niemals das machen. Der ist zu ihm gegangen, der hat ihm gesagt, die Sache ist so, der Richter hat gesagt, ja, kommt beide. Die kamen, der Richter sagte ihm, das ist ein Gerechter, ein Richter, der gerecht ist. Er hat ihm gesagt, erzähle mal. Der wollte ihn bestechen, der Richter hat nicht akzeptiert, er hat ihm gesagt, erzähle mal. Ja, die ihm sagt, ja, ich habe Hahn und er hat Hühner und mein Hahn hat ein Ei gelegt und deshalb möchte ich das haben. Der Richter hat ihm gesagt, tut mir leid, heute kann ich kein Urteil geben, weil ich meine Menstruation habe, meine Periode. Der Reiche hat ihm gesagt, bist du verrückt, ein Mann hat Periode, das geht nicht. Der hat ihm gesagt, ein Hahn legt ein Ei, geht, aber ein Mann mit Periode geht nicht. Deshalb überlege dir. Und es gibt immer Leute, die mit Hahn einlegen, einverstanden sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb muss man Geduld zeigen, weil er immer kommt. Und man muss immer wissen, es gibt Leute, die immer die Wahrheit ändern. Aber wenn man mit der Koran und Sunna liegt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. الحمد لله رب العالمين صلى الله مع النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم دي كلهم شوية سنة من تنتهي ريد ببيتن يتسع عشاء والناخ ungefähr so 15 Minuten machen wir weiter بإذن تعالى